Der Beitrag versucht, die Kausalität zwischen Übergewicht, Ernährung und Herzkrankheiten kritisch zu prüfen. Autor des Features ist Wolfgang Dauner. Es ging eigentlich ziemlich schnell. Ich kam gerade aus einer dieser mörderischen Sitzungen, in denen es um viel Geld und den eigenen Job geht. Als Finanzmensch bekam ich natürlich einiges zu hören. Zurück im Büro fühlte ich mich hundeelend. Der Griff zur Zigarette erfolgte automatisch. Dann ließ ich mir von meiner Sekretärin einen besonders starken Kaffee brauen. Das hatte bisher immer geholfen. Doch plötzlich merkte ich, dass kalter Schweiß in Strömen an mir herunterlief. Mir wurde übel und schwindelig. Dann spürte ich die Klammer, die sich immer enger um meinen Brustkorb legte, mir die Luft zum Atmen nahm. Ja, dann muss ich ohnmächtig geworden sein. Und so hat sie ihre Sekretärin auch aufgefunden und einen ungeheuren Schrecken bekommen. Heute weiß ich, dass ich riesiges Glück gehabt habe. Als Großbetrieb beschäftigen wir einen tüchtigen Werksarzt. Den hat meine Sekretärin schnellstens herbeigeholt. Und der hat sofort erkannt, dass sie einen schweren Herzinfarkt erlitten haben. Er führte sofort alle Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Ja, später im Krankenhaus erzählte mir meine Sekretärin, dass er mir eine Sauerstoffmaske übergestülpt und einen EKG-Monitor angeschlossen hatte. Für einen Schock mit dem Defibrillator war alles vorbereitet. Das war dann aber nicht nötig, weil der Notarztwagen schnell zur Stelle war und mich im städtischen Krankenhaus ablieferte. Dort kam ich gleich auf die Intensivstation, wo ich während der kritischen Stunden ständig überwacht wurde. Dies ist kein Einzelfall. Schwerer Herzinfarkt, Notmaßnahmen, Überwachung auf der Intensivstation und mit viel Glück volle Rehabilitation. Nun könnte man die steigende Zahl der Coronartoten als naturgegeben hinnehmen und die Möglichkeiten der Intensivmedizin loben. Aber so einfach sollten wir es uns nicht machen. Wir wissen heute einiges über jene Risikofaktoren, die die Entstehung koronarer Herzkrankheiten fördern. Auf einen Punkt wollen wir in diesem Beitrag etwas näher eingehen, den Risikofaktor Ernährung. Der Zusammenhang zwischen Ernährung und der Entstehung von koronaren Herzkrankheiten wird seit gut einem Jahr wieder heftig diskutiert. Haben Übergewicht, falsche Ernährung, zu viel Fett und Zucker einen Einfluss auf diese Zivilisationskrankheiten? Nicht nur in den Massenmedien, sondern auch in medizinischen Fachjournalen hat sich an dieser Frage der alte Streit um Cholesterin neu entzündet. Auch die Frage des Übergewichts ist keineswegs eindeutig beantwortet. Hieß es doch vor Jahresfrist noch so tröstlich, wer sein Normalgewicht nach Broca bzw. 10% darüber oder darunter auf die Waage bringt, braucht sich keine Sorgen, um die Gesundheit zu machen. Nun heißt es gar, Dicke leben länger. Solche Schlagzeilen bringen Unsicherheit. Was ist denn nun wirklich dran am Gerede über diese Risikofaktoren, die koronare Herzkrankheiten fördern sollen? Wir möchten versuchen, einen Überblick zu geben. Die Zeit nach der berühmten Framingham-Studie ist nicht tatenlos verstrichen. Weitere Studien folgten. Um es einmal festzuhalten, je tiefer wir in diese Studien hineinblicken, umso schwieriger wird es, Daten und Fakten zu interpretieren, sich ein Bild zu machen. Woran das liegt, darauf werden wir gleich zu sprechen kommen. Zunächst aber sollten wir eine Vorbemerkung zu den Risikofaktoren koronarer Herzkrankheiten machen. Wir kennen heute eine Vielzahl dieser Faktoren. Oder drücken wir es anders aus, die Mediziner sagen uns, dass es eine Reihe solcher Faktoren gibt, ohne uns in jedem Fall den schlüssigen Beweis dafür zu liefern. Als Faktoren werden heute angesehen Bluthochdruck, Nikotin, Stress, zu hoher Cholesterinspiegel und häufig Zuckerkrankheit. Was sonst noch in der Diskussion ist, kann wohl für den Augenblick vergessen werden. Auch wir wollen uns heute einmal ganz auf die ernährungsbedingten Faktoren konzentrieren. Doch zunächst etwas über die Schwierigkeiten solcher Untersuchungen, wie sie im amerikanischen Städtchen Framingham von 1950 bis 1980 durchgeführt wurden. Diese sogenannten epidemiologischen Studien haben einen Haken. Um übertragbare Ergebnisse zu liefern und damit den Anspruch auf Repräsentativität erheben zu können, müssen sie eine Vielzahl von Bedingungen erfüllen. Und daran, so scheint es, scheitern viele dieser Bemühungen oder liefern zumindest verzerrte Ergebnisse. Auch die Framingham-Studie kann nicht ungeschoren davonkommen. Solche Untersuchungen müssen über einen längeren Zeitraum durchgeführt werden, weil gerade bei den koronaren Herzerkrankungen erst nach Jahren ein klinisches Bild auftritt. Kein Mensch wird nach einem Monat Nikotingenuss einen Herzinfarkt bekommen. Ebenso wenig wie nach ein paar fetten Mahlzeiten eine Arteriosklerose. Zweiter wichtiger Punkt ist die Zahl der beobachteten Personen. Manche Epidemiologen oder Statistiker glauben allen Ernstes, sie könnten aus den Ergebnissen von weniger als 100 Leuten eine Feldstudie basteln. Dies ist in der Tat schon häufiger geschehen. Der Wert solcher Bemühungen kann als null angesehen werden. Hier müssen wenigstens mehrere hundert Menschen konstant über den gesamten Untersuchungszeitraum beobachtet werden. Der nächste Punkt, der häufig Kritik auslöst, ist die Zusammensetzung der Gruppe. Wenn die Ergebnisse einer Studie auf die Gesamtbevölkerung übertragen werden sollen, und das dürfte der Zweck der meisten sein, dann muss die Gruppe auch in Alter, Geschlecht und einer Vielzahl weiterer Faktoren die Gesamtbevölkerung repräsentieren. Soweit wären die Voraussetzungen, zumindest theoretisch, noch relativ einfach zu erfüllen. Wesentlich schwieriger wird es schon, wenn auch noch Lebens- und Arbeitsgewohnheiten einbezogen werden. Dieser Punkt scheint in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung zu gewinnen, da beispielsweise die Arbeitsmediziner feststellen, dass unterschiedliche Belastungen am Arbeitsplatz auch die Entstehung von koronaren Herzerkrankungen beeinflussen. Hier zeigt sich nun sehr deutlich, dass die Voraussetzungen für eine derartige Studie nahezu unerfüllbar sind. Denn das hieße ja, sich in langen Unterhaltungen mit jedem einzelnen möglichen Teilnehmer an einer epidemiologischen Untersuchung auseinanderzusetzen. Warum, so muss sich der medizinische Laie fragen, wird ein derart enormer Aufwand betrieben, um Daten zu sammeln, die letztlich gesehen nicht allzu viel Nutzen bringen? Diese Frage sollte man so streng nicht formulieren. Denn immerhin sind epidemiologische Studien derzeit die einzige Waffe der Vorsorgemedizin, um an die Risikofaktoren heranzukommen. Vor Framingham hat man doch meist nur einen Anstieg bestimmter Krankheiten konstatiert, auch der koronaren Herzerkrankungen, ohne genau zu wissen, welche Ursachen mit im Spiel sind. Trotzdem scheint der ganze Rummel um die Ergebnisse doch überhaupt nicht gerechtfertigt zu sein. Denn neben der Erfüllung der Voraussetzungen für solche Studien gibt es noch ein anderes Problem. Ich meine die Interpretation der Ergebnisse. Dabei möchte ich wieder auf die Framingham-Studie verweisen. Thomas Royal Dauber, der diese Studie über viele Jahre als wissenschaftlicher Koordinator geleitet hat, meint in seinem 1980 publizierten Buch: Die Daten von Framingham liefern das überwältigende Ergebnis, dass der Blutcholesterinspiegel ein bedeutender Faktor in der Entwicklung der Hauptsymptome von koronaren Herzerkrankungen, Myokardinfarkten und Angina pectoris darstellt. Die Beweise sind derart überzeugend, dass es schwerfällt zu verstehen, dass ein vernünftiger Mensch diese Beziehung in Frage stellen kann. An dieser Tatsache wird wenig ausgesetzt. Was sehr viel strittiger ist, reduziert sich auf die Frage, wie ein überhöhter Cholesterinspiegel zustande kommt, ob er also eine Folge falscher Ernährung darstellt. Und genau dort beginnt der wissenschaftliche Streit. Wir hören von einem Großteil der Mediziner, dass der hohe Cholesterinspiegel durch ein Überangebot an tierischen Fetten in der Nahrung entsteht. Diese Ärzte empfehlen ihren Patienten Pflanzenmargarine. Die andere, kleinere Gruppe dagegen meint, dass Butter keinesfalls schädlich sei, dass der größte Teil des Cholesterins durch Reaktionen im Organismus entsteht und nicht auf falsche Ernährung zurückgeführt werden kann. Ist es aber nicht eine unerträgliche Situation, wenn dieser Streit, man möchte fast sagen, wieder einmal auf unserem Rücken ausgetragen wird? Kommen wir auf die Framingham-Studie zurück. Sie hat einen gewaltigen Haken. Während der Laufzeit dieser Studie war es gang und gäbe, dass fast ausschließlich das Gesamtcholesterin bestimmt wurde. Erst in den letzten Jahren wandte man die aufwendigere Technik der Bestimmung einzelner Lipidfraktionen an. Das heißt, die nach dem heutigen Stand des Wissens sehr wichtige Unterscheidung zwischen HDL- und LDL-Cholesterin wurde nicht ausreichend in die Untersuchung eingebaut. Aber können wir das der Framingham-Studie anlasten, zumal diese Bestimmungsmethode und die Bedeutung der verschiedenen Werte für Cholesterin erst später entdeckt und entwickelt worden sind? Das liegt nicht an der Framingham-Studie, wohl aber an jenen, die eine Interpretation der Studie vornehmen, ohne zumindest darauf hinzuweisen, dass eine Differenzierung zwischen LDL- und HDL-Cholesterin nicht ausreichend getroffen wurde. Zwar bedeutet ein hoher Gesamtcholesterinwert in der Regel auch ein höheres Infarktrisiko, aber eben nur in der Regel. Gerade hier sind Verallgemeinerungen besonders gefährlich. Sie bieten natürlich auch, um auf den Interessenkonflikt hinzuweisen, eine gute Argumentationsbasis in einer Diskussion, die vor einem Publikum geführt wird, das von diesem kleinen, aber bedeutsamen Unterschied nichts weiß. HDL und LDL sind Abkürzungen englischer Fachausdrücke. HDL bedeutet High Density Lipoprotein, also ein Lipoprotein hoher Dichte. LDL dagegen heißt Low Density Lipoprotein, ein Lipoprotein niedriger Dichte. Im Körper entwickeln beide Lipoproteine recht unterschiedliche Fähigkeiten. Das LDL bindet Cholesterin, transportiert es an die Gefäßwände, wo es eingelagert wird und Gefäßverengungen verursacht. Das HDL dagegen schafft das Cholesterin aus den Gefäßen und bringt es in die Leber, wo es dringend für biochemische Prozesse gebraucht wird. Das heißt im Klartext, ein hoher Gesamtcholesterinspiegel im Blut sagt nichts darüber aus, wie hoch die Anteile an HDL und LDL-Cholesterin sind. Denn es spricht nichts gegen einen hohen HDL-Anteil. Im Gegenteil, je höher der HDL-Wert ist, desto geringer ist das Risiko einer Arterienverkalkung. So entstand die Theorie von den guten und den bösen Blutfetten. Niedrige HDL-Werte entstehen vor allem durch Verzehr tierischer Fette, während pflanzliche Fette dazu beitragen, den LDL-Spiegel zu erhöhen. Das hieße also, dass der Wert von pflanzlichen Fetten, zumindest isoliert betrachtet, umstritten ist. Die Ergebnisse zeigen Folgendes. Steigt der Gesamtcholesterinwert an, so steigen auch die LDL- und die VLDL-Werte mit. Das LDL ist uns bereits bekannt. Beim VLDL handelt es sich um das Very Low Density Lipoprotein, also ein Protein von sehr geringer Dichte. Es ist gewissermaßen ein biochemischer Vorläufer des LDL beim Cholesterintransport in die Gefäßwände. Während LDL und VLDL also steigen, bleibt der HDL-Wert vom Gesamtcholesterin völlig unabhängig. Das bedeutet, wie Siegfried Heiden, Professor am Department Community and Family Medicine der Duke-Universität in Durham, USA, bestätigt, dass bei einem hohen Gesamtcholesterinwert ein hoher LDL vorausgesagt werden kann. Eine detaillierte Untersuchung kann nur in einem Speziallabor erfolgen. Damit wären wir bei unserer Ausgangsüberlegung angelangt, dass ein niedriger Gesamtcholesterinspiegel positiv ist. Aber gleichgültig, wie hoch dieser Wert ist, das gute HDL bleibt immer konstant. Also je weniger Fett wir täglich aufnehmen, desto günstiger ist das Verhältnis zwischen HDL und LDL. Daraus lässt sich schließen, dass bei niedrigen Cholesterinwerten das Arteriosklerose-Risiko und die Folgen für das Herz-Kreislauf-System geringer sind. Höhere Werte dagegen verschlechtern dieses Verhältnis. Das unterlegene HDL kann weniger Cholesterin aus den Gefäßwänden eliminieren. Das Risiko steigt. Zum Risikofaktor Hypercholesterinämie, also zu hohem Cholesteringehalt, hat die American Heart Association seit 1961 eine unveränderte Einstellung. Im August vergangenen Jahres haben die Mediziner dieser einflussreichsten Ärzte- und Laiengesellschaft in den USA einen Bericht veröffentlicht, der in die Kerbe der Margarine-Theorie schlägt. Dort heißt es: Um erhöhte Blutlipide unter Kontrolle zu bringen, bedarf es lebenslänglicher Anstrengungen. Fettkalorien sind auf 30-35% der Gesamtkalorien zu beschränken. Mit weniger als einem Drittel der Kalorien aus gesättigten Fettsäuren. Wie sie in tierischen Fetten vorkommen. Der Verbrauch von Früchten, Gemüse, Hülsenfrüchten und Vollkornprodukten sollte erhöht werden, während fettreiche Fleischsorten, Schweinefleisch und innere Organe weitgehend durch Geflügel und Fisch ersetzt werden. Pflanzenöle und Margarinesorten mit einem hohen Grad an einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren sollten benutzt werden für den teilweisen Ersatz von gesättigten Fettsäuren im Brotaufstrich, Salatsoßen, beim Kochen und bei der Zubereitung von Mahlzeiten. Milchprodukte mit hohem Butterfettgehalt und Eigelb können durch Magermilch und Magermilchprodukte ausgeglichen werden. Da hätten wir ja schon einen kompletten Diätplan zusammen. Aber ist das der Weisheit letzter Schluss? Dazu einige Ungereimtheiten aus der Theoretikerküche. Frederick Epstein hat in seiner 1977 publizierten Tecumseh-Studie festgestellt, zwischen Cholesterinwert und Fettverzehr sei kein Zusammenhang erkennbar. Auch aus anderen Küchen ist Merkwürdiges zu berichten. Es gibt keinen Unterschied in der Infarkthäufigkeit zwischen Benediktinermönchen, die sich fettreich ernähren, und altersgleichen Trappisten, die fettarm und fleischfrei leben. Iren, die nach den USA auswandern, essen dort sehr viel weniger tierische Fette als zu Hause, erkranken jedoch mit größerer Wahrscheinlichkeit am Infarkt als ihre in Irland gebliebenen Brüder. Der Rekordverbrauch an ungesättigten Fettsäuren in Israel ist nicht mit einer niedrigeren Infarktrate gekoppelt, ganz im Gegenteil. Israel liegt mit an der Weltspitze. In Düsseldorf wurde 1937 und 1955 pro Kopf etwa gleich viel Fett verzehrt. Doch die Sterblichkeit an Herzinfarkt war 1955 doppelt so hoch. Diese Sammlung von Obskuritäten und Widersprüchen entstammt einem Aufsatz des Spiegel. Zumindest ein Teil dieser Widersprüche lässt sich jedoch klären. Am Beispiel Düsseldorf kann man vermuten, dass die Bedeutung anderer Risikofaktoren im Jahr 1955 zu einer höheren Infarktrate geführt hat als 1937. Dabei ist zuerst an den steigenden Tabakkonsum und an den Risikofaktor Stress zu denken. Etwas Ähnliches lässt sich auch für das Beispiel der Irland-Auswanderer postulieren. In ihrer alten Heimat führten viele von ihnen ein bäuerliches Leben abseits der großen Hetze. In die USA emigriert, verbringen viele ein kümmerliches Dasein in Großstädten und in mitunter schlechten sozialen Verhältnissen. Also könnten die veränderten Lebensbedingungen die Ursache für die erhöhte Infarktsterblichkeit sein. Dennoch bleiben Siegfried Heiden und andere Forscher bei ihrer Theorie, dass gesättigte Fettsäuren vor allem am erhöhten Infarktrisiko schuld sind. Dazu Heiden. Der Prozentsatz an gesättigten Fettsäuren in der Gesamtkalorienaufnahme zeigt eine direkte Beziehung zur Blutcholesterinkonzentration. Eine der wichtigsten Ursachen der Hypercholesterinämie ist und bleibt das tierische Fett, das heißt die gesättigten Fettsäuren. Ein ähnliches Ergebnis brachte die berühmte Sieben-Länder-Studie von Case. Allerdings wurde kritisch darauf hingewiesen, dass es problematisch sei, wenn Gruppen aus unterschiedlichen Kulturkreisen und damit auch mit unterschiedlichen Gewohnheiten miteinander verglichen werden. Denn, so resümiert die Ärztezeitung Medical Tribune die Untersuchungen, auf jeden Fall ließ sich innerhalb des gleichen Kulturkreises keine Korrelation zwischen Gesamtcholesterin und der Aufnahme von Cholesterin oder gesättigter Fettsäuren herstellen. Auch zum Thema ungesättigte Fettsäuren wird in diesem Artikel der Medical Tribune Stellung bezogen. Es heißt dort unter anderem: Bisher besitzen wir nicht genug objektive Ergebnisse, um einem breiten Publikum eine fettarme Diät zur Verringerung des Koronarrisikos empfehlen zu können. Man kann zwar davon ausgehen, dass gesättigte Fettsäuren bezogen auf ihr Gewicht den Cholesterinspiegel etwa doppelt so stark ansteigen lassen können, wie eine gleich schwere Portion Polyensäuren ihn senken kann. Allerdings, so wird weiter ausgeführt, wirkt sich eine Verdoppelung der ungesättigten Fette, chemisch als Polyensäuren bezeichnet, nur geringfügig auf die Senkung des Gesamtcholesterins im Blut aus. So wird resümiert. Im Ganzen darf man sagen, dass sich wahrscheinlich die Einschränkung der Zufuhr an gesättigten Fettsäuren auf die Senkung des Gesamtcholesterinspiegels und die erwünschte Anhebung des HDL-Anteils günstiger auswirkt als eine Steigerung der Polyensäuren in der Nahrung. Demnach ist also der Austausch von gesättigten durch ungesättigte Fette, wie sie beispielsweise die American Heart Association vorschlägt, weniger empfehlenswert als die Einschränkung tierischer Fette, also die Reduktion der gesamten Fettaufnahme. Ebenfalls um die Frage der Lipidzusammensetzung und koronare Herzkrankheit ging es in der Studie, die die Western Electric Company durchführte. Vor 20 Jahren wurden 1.900 Beschäftigte dieser Firma auf ihre Ernährungsgewohnheiten untersucht und mit dem Serumcholesterinspiegel verglichen. Ein Jahr später wurde diese Analyse wiederholt. Im vergangenen Jahr erfolgte eine Auswertung der Todesursachenstatistik. Dabei ergab sich folgendes Bild. Das Ergebnis zeigte eine positive Korrelation zwischen Nahrungszusammensetzung und Cholesterinspiegel bei der Erstuntersuchung. Das heißt, ein hoher Anteil an Cholesterin und gesättigten Fettsäuren entsprach einem hohen Serumcholesterinwert, ein hoher Anteil an ungesättigten Fettsäuren korrelierte mit einer niedrigen Serumcholesterinkonzentration. Das Risiko des koronaren Herztodes wurde nach Ausschaltung anderer Risikofaktoren ermittelt. Es ergab sich dabei sowohl aus der Gesamt- als auch Einzelanalyse mit zunehmendem Nahrungsgehalt an ungesättigten Fettsäuren eine Abnahme des koronaren Risikos, bei einer steigenden Menge gesättigter Fettsäuren ein tendenziöser, jedoch nicht signifikanter Risikoanstieg. Damit wird zwar in der Tendenz bestätigt, was andere Untersucher schon seit langem postulieren, aber das Argument der Margarinebefürworter, dass nämlich Butter wegen ihres hohen Gehaltes an gesättigten Fettsäuren ungesund sei, konnte nicht gestützt werden. Denn ein tendenziöser, aber nicht signifikanter Risikoanstieg kann kaum als Argument ins Feld geführt werden. Außerdem widerspricht die Auswahl der Teilnehmer an dieser Studie allen Gepflogenheiten epidemiologischer Forschung. Es wurden nur Männer untersucht. Die Altersverteilung ist nicht repräsentativ, ebenso wenig wie die Lebensgewohnheiten. Die alleinige Auswertung der Todesursachenstatistik ist ebenfalls nur eine Seite der Medaille. Somit kann diese Studie allenfalls als Trendstudie herangezogen werden. Diese Ergebnisse aber auf das Risiko der Gesamtbevölkerung übertragen zu wollen, wäre mehr als nur halsbrecherisch. Es gibt eine Reihe weiterer Untersuchungen zum Problem Nahrungskolesterin. Es fehlt nicht an Versuchen, die Bedeutung pflanzlicher Fette hervorzuheben. Einen Vorstoß aus anthropologischer Sicht unternahm 1979 Professor Glück, Direktor des Lipid Research Centers in Cincinnati, USA. Auf dem New Yorker Symposium Nutrition and the Killer Diseases stellte er fest, dass allgemein niedrigerer Fettverzehr mit weniger gesättigten und dafür mehr ungesättigten Fettsäuren richtig sei. Als Beispiel führte er an: Anthropologisch gesehen haben Menschen der Urzeit eine vorwiegend niedrige Fett- und Nahrungskolesterinzufuhr gehabt und es ist unangebracht, für den modernen Menschen eine fleischbutterreiche Ernährung als gesund zu empfehlen. Tarahumara-Indianer in Mexiko und Juden aus dem Jemen leben noch im 20. Jahrhundert mit einer traditionell fettarmen Ernährung wie seit Tausenden von Jahren und in guter Gesundheit. Von den Tarahumaras wird berichtet, dass sie tagelange Marathonrennen in Höhen von über 2000 Meter bewältigen. Wichtig ist, dass diese an tierischen Fetten arme Ernährung keinerlei Mangelerscheinungen oder Mineral- oder Vitaminmängel hervorgerufen hat. Somit kann eine an tierischen Fetten reiche Ernährung weder als notwendig noch als optimal angesehen werden. Man kann von der Ernährung der Urmenschen aber wohl kaum auf heutige Gegebenheiten schließen. Denn die Lebensgewohnheiten und Risikofaktoren von Indianern im mexikanischen Hochland und jemenitischen Juden unterscheiden sich drastisch von unseren Risikofaktoren. Der Hinweis auf die Marathonläufe ist naiv. Erstens sind die Indianer diese Höhe gewöhnt, sie leben ständig dort. Zweitens sind sie körperlich trainierter, da sie ihren Lebensunterhalt unter sehr schwierigen Bedingungen erarbeiten müssen. Die Problematik der Fettsäuren und ihr Einfluss auf die unterschiedlichen Cholesterinanteile hat auch in Deutschland hohe Wellen geschlagen. Vom Bundesgesundheitsamt in Berlin wurden in den vergangenen Jahren unterschiedlich lautende Erklärungen zum Thema abgegeben. Vom Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie wurde nun ein ausführlicher Bericht verfasst. Er ist seit November vergangenen Jahres fertiggestellt, doch erst kürzlich veröffentlicht worden. Hinter den nüchternen Formulierungen steckt einiges an Brisanz, wie bereits aus seiner Vorbemerkung hervorgeht. Bei den als Risikofaktoren bekannt gewordenen Größen wie hohe Serumwerte von Cholesterin, Triglyceriden, Blutzucker, Harnsäure, aber auch bei Blutdruck und Gewicht sollte nicht mehr von Normalbereichen oder Referenzbereichen gesprochen werden. Diese Größen sind stark abhängig von Lebensgewohnheiten und Umweltbedingungen. Hier wären besser Idealbereiche zu definieren. Allerdings zeigt dieser Bericht auch die Schwierigkeit, solche Idealbereiche zu fixieren. Wenig klärende Worte findet das Werk in Bezug auf die Konsequenzen, die sich auf einen zu hohen Cholesterinspiegel ergeben. Nach Meinung des Bundesgesundheitsamtes ist unstrittig, dass mit der Nahrung aufgenommene Fette und die dadurch beeinflussten Risikofaktoren in Verbindung stehen mit höherem Risiko, an Herz-Kreislauf-Leiden zu erkranken. Was die Epidemiologen des Bundesgesundheitsamtes jedoch ablehnen, ist die Forderung, gesättigte Fettsäuren generell durch einen sehr hohen Anteil ungesättigter Fette in der Nahrung zu ersetzen. Auf die daraus folgenden allgemeinen Ratschläge für die Ernährung kommen wir später noch zu sprechen. Wir haben bei allen Untersuchungen, die bis jetzt zitiert worden sind, das Problem des Interessenkonflikts zu berücksichtigen. Das heißt, wir können nie ganz sicher sein, inwieweit die Ergebnisse der Studien in die eine oder andere Richtung hineininterpretiert worden sind. Befassen wir uns deshalb mit einer Stellungnahme der Gesellschaft für Ernährung in der DDR, die in Heft 6 der Zeitschrift Ernährungsforschung aus dem Jahre 1980 abgedruckt worden ist. Scheinbar müssen wir den bei uns herrschenden Butter-Margarine-Streit in der DDR nicht fürchten. Wir hätten also die Chance, eine einigermaßen neutrale und wertfreie Meinung kennenzulernen, vorausgesetzt, so etwas gibt es noch. Jedenfalls weist schon die Einleitung auf das Interessenspektrum und den heftigen Streit hin. Es heißt dort: Das Meinungsspektrum erstreckt sich von uneingeschränkter Befürwortung bis zur vollständigen Ablehnung einer pathogenetischen und präventiven Bedeutung der Lipide. Insbesondere von Vertretern und im Interesse der Margarine- bzw. Milchindustrie kapitalistischer Staaten werden extrem unterschiedliche Standpunkte vertreten, wobei die Meinungsäußerungen oft unsachlichen und polemischen Charakter haben. Nach dieser Einleitung geht es dann zur Sache. Doch die Enttäuschung ist groß. Denn was auf den nächsten Seiten folgt, ist ein billiger Abklatsch anderer Zusammenfassungen aus der Weltliteratur. Es wird darauf hingewiesen, dass gesättigte Fettsäuren den Cholesterinspiegel stärker anheben, als ungesättigte Fette ihn senken können. Zitiert wird eine Studie aus dem Jahre 1965, die nachweislich methodische Fehler aufweist. So ist auch das Ergebnis weniger erstaunlich. In Auswertung dieser Befunde und der Beratung der diesem Bericht zugrunde liegenden Gutachten wird daher der Standpunkt vertreten, dass durch eine deutliche Senkung des Anteils gesättigter Fettsäuren in der Nahrung, eine Verminderung der Aufnahme von Nahrungskolesterin und eine deutliche Erhöhung des Anteils mehrfach ungesättigter Fettsäuren in der Nahrung eine primäre und mit Einschränkung auch eine sekundäre Prävention von degenerativen Gefäßkrankheiten möglich ist. Diese Stellungnahme der Gesellschaft für Ernährung der DDR ist unsachlich. Sie wird zu neuen Diskussionen führen. Kommen wir zu unserem zweiten Risikofaktor für koronare Herzerkrankungen, dem Triglyceridgehalt im Blut. Triglyceride werden ebenfalls mit der Nahrung aufgenommen und stellen ausnahmsweise nach Meinung aller Untersucher einen Risikofaktor dar. Nicht geklärt ist derzeit die Frage, ob es einen Schwellenwert gibt, bei dem dieses Risiko zum Tragen kommt. Vom Cholesterin wird berichtet, dass mit jeder Steigerung des Serumspiegels auch das Risiko ansteigt. Es gibt demnach keine Hinweise für einen Schwellenwert. Von den Triglyceriden wird vor allem von Untersuchern in den USA vermutet, dass sie erst ab einem bestimmten Wert zum Risikofaktor werden. Ein wenig umstritten ist ja auch die Bedeutung der sogenannten sekundären Hypertriglyceridämien, also zu hoher Triglyceridwerte, die beispielsweise durch Fettsucht, Alkoholmissbrauch, schlecht eingestellten Diabetes, Empfängnisverhütungsmittel auf hormoneller Basis und Medikamente zum Abnehmen hervorgerufen werden können. Hier erhebt sich die Frage, ob sich das Risiko aus dem erhöhten Triglyceridwert ergibt oder lediglich als Folgeerscheinung anzusehen ist. Liegen primäre Hypertriglyceridämien vor, so sind sie nach Meinung des Bundesgesundheitsamtes in Berlin als Risikofaktoren anzusehen. Dass hohe Neutralfettwerte mit starkem Übergewicht verknüpft sind, wird durch verschiedene amerikanische Studien belegt. Auch die Untersuchungen in Heidelberg, Wiesloch und Ebersbach zeigen diese Korrelation. Obwohl hohe Neutralfettwerte das Koronarrisiko steigern können, bleibt die Bestimmung des Serumcholesterinspiegels bei der Fahndung nach Risikofaktoren dominierend. Der nächste wichtige Punkt, dem wir uns zuwenden müssen, ist die Frage, welchen Einfluss ein überhöhter Blutzuckerspiegel, im Medizinerlatein auch Hyperglyzämie genannt, auf das Koronarrisiko ausübt. Dieses Problem wurde im Rahmen einer groß angelegten Studie angegangen, an der sich 15 Zentren beteiligten. Dazu eine Passage aus dem Abschlussbericht. Die Resultate der verschiedenen Studien zusammengenommen zeigen keine übereinstimmende, strenge Assoziation zwischen Hyperglyzämie und koronarer Herzkrankheit. Die Studien liefern ferner keinen Hinweis auf die Existenz eines Schwellenwertes zwischen Hyperglyzämie und koronarer Herzerkrankung. Sobald Multivariantenanalysen angewandt wurden, das heißt unter gleichzeitiger Berücksichtigung des Cholesterinspiegels, des Blutdrucks und der Rauchgewohnheiten, verschwindet die Bedeutung der Hyperglyzämie per se. Die negativen Ergebnisse in den meisten Untersuchungen werfen jedoch neue Fragen auf. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann eine gestörte Glukosetoleranz nicht als Risikofaktor für die koronare Herzerkrankung und die hauptsächlich kardiovaskulären Herzerkrankungen des Erwachsenenalters angesprochen werden. So wird denn auch von Stammler resümiert. Frühere Vermutungen, dass erhöhte Glukosespiegel allein einen bedeutenden koronar- oder kardiovaskulären Risikofaktor darstellen, können aufgrund der vorliegenden Untersuchungen nicht bestätigt werden. Allerdings, und das ist der Haken bei dieser Geschichte, gilt diese Erkenntnis nur für Männer, denn in der zugrunde liegenden Untersuchung wurde keine einzige Frau berücksichtigt. In einer finnischen Studie zeigte sich, dass erhöhter Blutzucker dann eine Rolle spielen kann, wenn andere Risikofaktoren mit im Spiel sind. Im Beispiel der von Pyoralla geleiteten Untersuchung weist das Nikotin. In der Zusammenfassung der Ergebnisse kann man nachlesen: Bei Rauchern war ein hoher Blutzuckerspiegel mit dem Auftreten positiver EKG-Befunde signifikant korreliert. Dagegen zeigten erhöhte Blutzuckerspiegel keine übereinstimmenden Beziehungen zur Prävalenz, also dem Vorherrschen der pathologischen EKG-Befunde von Männern, die entweder nie geraucht hatten oder Ex-Raucher geworden sind. Daraus kann also der Schluss gezogen werden, dass ein erhöhter Blutzuckerwert erst in Kombination mit weiteren Faktoren zum koronaren Risiko wird. Wenn aber der Arzt einen Hinweis auf zu viel Blutzucker findet, dann sollte er nach anderen Risikofaktoren forschen. Er sollte auch die Empfehlung geben, dass der Patient sofort das Rauchen einstellt, eventuell erhöhte Blutdruckwerte medikamentös senkt, Übergewicht abbaut und die Blutfettwerte korrigiert. Jetzt ist das Stichwort Übergewicht gefallen. Darüber müssen wir uns nun unterhalten. Schließlich hat der letzte Ernährungsbericht des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit mit geradezu brutaler Offenheit gezeigt, dass wir uns falsch ernähren, zu viel essen und daher eine unnötige Sterblichkeit an ernährungsabhängigen Krankheiten aufzuweisen haben. Bevor wir uns mit diesem Bericht befassen, sollten wir uns unsere Patientengeschichte anhören, die gewissermaßen ein typisches Muster von der Entstehung eines Herzinfarktes zeigt. Herr Franz, Sie wurden vor 2 Wochen aus dem Krankenhaus entlassen und befinden sich jetzt in einem Rehabilitationszentrum für Herz-Kreislauf-Kranke. Sie hatten einen Herzinfarkt, lagen für kurze Zeit auf der Intensivstation und befinden sich jetzt hier in diesem Zentrum. Was erhoffen Sie sich als Ergebnis von Ihrem Aufenthalt? Eigentlich 2 Dinge. Erstens eine eingehende Nachbehandlung meines Infarktes mit Bewegungstherapie und allem drum und dran. Zweitens möchte ich lernen, einen weiteren Infarkt zu verhindern. Also praktisch ein neues Lebensprogramm einstudieren. Man könnte es auch Überlebensprogramm nennen. Das ist sicher richtig. Wie ist es denn bei Ihnen zum Infarkt gekommen? Es gibt ja sehr viele Möglichkeiten. Kennen Sie die Ursachen, die bei Ihnen eine Rolle gespielt haben? Sehen Sie, bei mir ist, wie man so schön sagt, alles zusammengekommen. Ich bin leitender Angestellter in einem mittleren Betrieb und habe die Verantwortung für eine Menge Leute zu tragen. Das bedeutet, dass ich ständig unter Strom stehe. Außerdem sitze ich viel zu viel. Da ich zusätzlich sehr gerne esse und meine Frau eine hervorragende Köchin ist, kam es bei mir im Laufe der letzten 10 Jahre zu einer ständigen Gewichtszunahme. Wir sollten unseren Zuhörern sagen, dass Sie bei 1,80 Körpergröße 105 Kilo wiegen. Das stimmt nicht mehr ganz, denn in den vergangenen 2 Wochen habe ich bereits 2 Kilo abgespeckt. Ach so. Das ist zwar nicht weltbewegend, aber immerhin ein Fortschritt. Ich möchte im Laufe dieses Jahres mein Gewicht so auf 85 bis 90 Kilo reduzieren. Das wäre, glaube ich, ein riesiger Fortschritt. Denn die Ärzte meinten wohl, dass bei Ihnen das Übergewicht mit einer großen Rolle bei der Entstehung des Infarktes gespielt hat. Das haben Sie mir auch gesagt, aber bei mir war es ja so, dass da noch einiges dazu kam. Meine Blutfettwerte, Cholesterin und Neutralfette, die lagen weit über dem Durchschnitt. Mhm. Das kam vom vielen fetten Essen. Ich sagte ja, dass meine Frau toll kocht und an nichts gespart hat. Ich werde also in Zukunft auf diese üppige Küche verzichten müssen. Naja, wenn es auch schwerfällt. Aber es waren ja leider nicht nur die Blutfette, Herr Franz, die zu hoch lagen. Nein, ich habe gerne Süßes gegessen. Sie wissen schon, Torten, Schokolade, Pralinen und andere leckere Sachen. Ja, dadurch hat sich auch im Laufe der Zeit mein Blutzuckerspiegel erhöht. Und das war vor allem in Verbindung mit Ihrem Zigarettenkonsum gefährlich? Scheint so. Der Arzt, der mich hier am ersten Tag auf den Kopf gestellt hat und so ziemlich alles über mich wissen wollte, sagte mir, Zigaretten und hoher Blutdruck wären recht gefährlich. Na, und schließlich habe ich es am Tage auf mindestens 40 Zigaretten gebracht. Und wenn ich so richtig im Stress war und wenn es abends mal spät wurde, dann können es auch noch mehr gewesen sein. Mhm. Er hat da von einer Untersuchung gesprochen, die diesen Zusammenhang aufgezeigt hat. Das stimmt. In Finnland wurde vor 2 Jahren eine solche Untersuchung abgeschlossen und veröffentlicht. Jetzt sollten Sie uns, Herr Franz, verraten, auf welche Weise Sie einen zweiten Infarkt verhindern wollen. Eigentlich ist es der 3. Herzinfarkt, den ich verhindern möchte. Denn den 1. habe ich gar nicht bewusst wahrgenommen. Wie kam das? Ich hatte vor etwas mehr als einem Jahr einmal einen starken Schmerz in der Brust, der in den linken Arm ausgestrahlt hat. Mhm. Ja, das ging aber ganz schnell wieder vorbei und ich habe es gar nicht weiter ernst genommen. Ach so. Aber nun zu Ihrer Frage. Zuerst muss ich von meinem Gewicht herunter. Der erste Schritt dazu ist ja bereits getan. Ja, ja. Und ich bin fest entschlossen, mit der Hilfe meiner Familie das auch durchzuhalten. Finde ich gut. Zweitens darf ich vor allem nicht mehr so viele Dinge essen, die meinen Blutzuckerspiegel erhöhen. Mhm. Und drittens muss mit der Raucherei endgültig Schluss gemacht werden. Für mich ist das, glaube ich, eine der schwierigsten Aufgaben. Das bedeutet also eine vollständige Umstellung der Lebensgewohnheiten und der Ernährung. Ich weiß, dass es eine harte Nuss wird. Nicht nur für mich. Schließlich wird sich die gesamte Familie umstellen müssen. Aber ohne diese Hilfe würde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Ohne diese Hilfe würde ich es wahrscheinlich nicht schaffen, sagte Herr Franz am Schluss des Interviews. Das lässt immerhin darauf schließen, dass bei der weiteren Verhütung ernährungsbedingter Koronarerkrankungen der psychologische Aspekt eine Rolle spielt. Das gilt nicht nur für die Verhinderung, sondern schon für die Entstehung solcher Krankheiten. Nehmen wir zum Beispiel das Übergewicht. Es wird geschätzt, dass lediglich 1, höchstens 2% aller Übergewichtigen aufgrund falsch arbeitender Drüsen in ihre prekäre Lage geraten. Alle anderen Übergewichtigen essen einfach zu viel. Und damit kommen wir auf den Ernährungsbericht zu sprechen. Immerhin wird dort im einleitenden Kapitel festgestellt, dass zwischen 30 und 50% der Bevölkerung Übergewicht aufweist. Dies bedingt eine Reihe weiterer Risikofaktoren. Bluthochdruck, Diabetes, Gallensteine, erhöhte Harnsäurewerte und Krampfadern. Es geht also nicht allein um die koronaren Herzkrankheiten, sondern vielmehr um einige andere Krankheiten, die sich immer mehr ausbreiten. Ein Beispiel dafür sind die Gallensteinleiden oder Krampfadern. Im Ernährungsbericht wird festgestellt, gestützt auf eine Befragung von 1950 Bundesbürgern, dass uns Deutschen ein weiterer Risikofaktor überhaupt nicht bewusst ist, der Bluthochdruck oder Hypertonie. Lediglich 40% der Bevölkerung weiß, dass unser Kochsalzbedarf bereits durch die aufgenommenen Nahrungsmittel restlos gedeckt ist. Und Kochsalz, das ist seit langem bekannt, ist einer der Risikofaktoren von Arteriosklerose, Herzinfarkt, Hochdruck und Durchblutungsstörungen. Die Übersättigung mit Speisesalz beginnt bereits im Säuglingsalter. Während Babynahrung qualitativ zwar immer weiter verbessert worden ist, indem Umweltgifte und andere Schadstoffe weitgehend entfernt werden, ist der Kochsalzgehalt zu hoch. Das basiert auf der Strategie der Hersteller, dass Babys Mittagessen zunächst einmal seiner Mami schmecken muss und die mag salzreich. So wird praktisch schon ein wenige Wochen alter Säugling, sofern nicht gestillt, mit Salz überfüttert. Die Erkennung des Bluthochdrucks ist ja durch einfache Messung relativ leicht und ohne aufwendige Laboruntersuchungen möglich. Doch trotz ausgedehnter und routinemäßiger Blutdruckkontrolle in der ärztlichen Praxis bleibt ein Großteil der Hypertoniker lange Zeit unerkannt. Das kann so lange dauern, bis der Blutdruck Werte erreicht, die lebensgefährlich sind. In den USA wurde das bislang ausgedehnteste Programm zur Erkennung und Behandlung des Bluthochdrucks durchgeführt, das sogenannte HDFP. Zu seinem Ablauf schreibt Siegfried Heiden: 1973-74 wurden in 14 Gemeinden und Städten der USA insgesamt 158.906 Personen zwischen 30 und 69 Jahren in ihren Wohnungen aufgesucht und der Blutdruck gemessen. Wenn bei Messungen an drei verschiedenen Tagen der diastolische Wert größer oder gleich 95 mm Quecksilbersäule betrug, wurde der Patient aufgefordert, die HDFP-Klinik aufzusuchen. Dort erfolgte eine Blindmessung mit einem Spezialmessgerät. Lag der diastolische Blutdruck bei größer oder gleich 90 mm Quecksilbersäule, wurde der Patient aufgefordert, an diesem Langzeitversuch teilzunehmen. Eine erste Auswertung der Zahlen ergab, dass fast 72% lediglich schwach erhöhte Blutdruckwerte aufzuweisen hatte. Nur bei 10% lag der diastolische Wert bei über 115, also schon in bedenklicher Höhe. Nun wurden vom Computer die ausgewählten Patienten zwei Gruppen zugeteilt. Einer Intensivgruppe, wo auch bei mildem Hochdruck eine Stufenbehandlung begonnen wurde, und eine Kontrollgruppe, deren Teilnehmern es freigestellt wurde, sich in hausärztliche Behandlung zu begeben. Dabei spielte bei der Zuordnung zu den Gruppen die Höhe des Blutdrucks keine Rolle. Die Teilnehmer der Kontrollgruppe mussten sich lediglich dazu verpflichten, sich im zweiten und fünften Jahr der laufenden Studie einer neuen Untersuchung in der Klinik zu unterziehen. Nach Ablauf von 5 Jahren, also 1979, und Auswertung der Ergebnisse stellte sich heraus, dass die Sterblichkeit in der Kontrollgruppe größer gewesen ist als in der Intensivgruppe. Das heißt, wer auch bei mildem Hochdruck Medikamente geschluckt hat, ist ein geringeres Todesrisiko eingegangen. Denn so wurde bereits vor dieser Studie erkannt, selbst milder Bluthochdruck führt zu einer höheren Sterblichkeit. Auch in der HDFP-Studie kam man zu dieser Erkenntnis. Heiden, der selbst an der Untersuchung beteiligt war, stellt fest, dass rund 60% der mit Hochdruck verbundenen Übersterblichkeit in der Patientengruppe mit diastolischem Blutdruck von 90 bis 104 mm Quecksilbersäule beobachtet wurden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dieses Phänomen zu erklären. So wurde zum Beispiel beobachtet, dass in der Intensivgruppe die Zahl der erfolgreich behandelten Patienten vom ersten bis ins fünfte Jahr kontinuierlich anstieg. Das war aber keineswegs zu erwarten, da erfahrungsgemäß bei weniger ausgeprägten Erkrankungen die Bereitschaft der Patienten mitzuarbeiten wesentlich geringer ist. Dass in der Kontrollgruppe die Zahl der Behandlungen wesentlich niedriger war als in der Intensivgruppe, könnte die Erklärung der erhöhten Gesamtsterblichkeit bei mildem Bluthochdruck sein. Außerdem darf man nicht vergessen, dass Patienten mit höheren Werten vom Arzt wesentlich besser behandelt werden. Die stellt auch Heiden fest, wenn er in seinem Bericht schreibt: Was aber eindeutig mit der besseren ärztlichen Versorgung von Patienten der höheren Blutdruckkategorien in der Kontrollgruppe erklärbar ist. Nun mag diese Studie recht hilfreich für die Statistiken gewesen sein. Negativ anzulassen ist ihr allerdings, dass sie allein von der medikamentösen Behandlung des Hochdrucks ausgeht und nicht an die Ausschaltung der eigentlichen Risikofaktoren der Hypertonie vorgedrungen ist. Die Patienten wurden also nicht dahingehend beeinflusst, zum Beispiel den Risikofaktor Kochsalz auszuschalten. Damit stützt diese Studie eigentlich erneut den Trend, dass zwar unter enormem Aufwand Risiken erkannt werden, als einziges Allheilmittel wird jedoch lediglich das Medikament eingesetzt. Es wäre sinnvoller gewesen, zu untersuchen, inwieweit sich eine Reduktion der Kochsalzzufuhr auf die Herzinfarktsterblichkeit ausgewirkt hätte oder auf die Reduktion eines der anderen Risikofaktoren. Ob nun das Medikament hilft oder allein die Vorstellung, behandelt zu werden, untersucht die australische nationale Blutdruckstudie, die am 14. Juni 1980 in der Zeitschrift Lancet veröffentlicht wurde. Hier wurde den Patienten mit mildem Hochdruck in Form von Placebos suggeriert, sie würden einer Behandlung unterzogen. Doch lag die Zahl der tödlich verlaufenden Herzerkrankungen noch deutlich über der der behandelten Patienten. Die Placebo-Wirkung scheint ziemlich gering zu sein. Das Ergebnis solcher Studien kann also nur heißen, es genügt nicht, mit Medikamenten oder Placebos zu behandeln. Solche Maßnahmen können nur unterstützen. In erster Linie ist daran zu denken, die verantwortlichen Risikofaktoren, auch wenn möglicherweise gewisse Zusammenhänge noch unklar sind, auszuschalten. Nur für die Patienten mit starkem Bluthochdruck wird die Behandlung mit Medikamenten von maßgeblicher Bedeutung. Es wurden zum Thema Bluthochdruck und koronare Herzkrankheit noch weitere Untersuchungen durchgeführt. Doch das Bedrückende an all diesen Studien sind die methodischen Einschränkungen, die ausnahmslos dazu führen, das Vertrauen in derartige Vorgehen nicht gerade zu stärken. Kommen wir auf den Ernährungsbericht zurück. Man kann heute davon ausgehen, dass Übergewicht im Zusammenspiel mit anderen Faktoren einen bedeutenden Einfluss auf die Entstehung koronarer Herzerkrankungen hat. Denn mit Übergewicht sind meist Risikofaktoren wie Bluthochdruck, zu hohe Blutfettwerte, zu hoher Blutzuckerspiegel und zu hohe Aufnahme von Kochsalz verknüpft. Wir haben gesehen, dass sich diese Faktoren zusätzlich untereinander noch verstärken können. Das praktische Ziel der Ernährungswissenschaftler und der Ärzte muss es daher sein, Veränderungen im Ernährungsverhalten und Bewusstsein der Bevölkerung herbeizuführen. Die offene Frage lautet: Auf welche Weise lässt sich die Zahl der koronaren Herzerkrankungen reduzieren? Vom Standpunkt der Ernährungswissenschaft und aus der Kenntnis epidemiologischer Studien müsste es daher möglich sein, durch eine sogenannte Koronardiät auf die Zahl der Erkrankungen Einfluss zu nehmen. Doch gibt es diese Koronardiät überhaupt? Halten wir einmal fest, eine Koronardiät muss nach den Ergebnissen aller vorliegenden Studien und Erkenntnisse der Ernährungswissenschaftler etwa folgendermaßen aussehen. Erstens, Reduktion der Kalorienzufuhr zur Vermeidung von Übergewicht. Zweitens, Reduktion des Fettverbrauchs im Allgemeinen. Wie es mit der Frage nach gesättigten oder ungesättigten Fettsäuren aussieht, kann zurzeit nicht beurteilt werden. Dieser Streitpunkt wird uns also erhalten bleiben. Drittens, Zucker hat sich, trotz manch gegensätzlicher Äußerung, nicht als Risikofaktor erwiesen. Dennoch zeigt die Statistik aus den Vereinigten Staaten, dass sich mit dem drastischen Rückgang des Zuckerverbrauchs auch die Zahl der Coronatoten verringert hat. Offensichtlich gibt es eine Reihe von Schwierigkeiten, wenn es darum geht, das Koronarrisiko zu reduzieren. Die Frage nach einer wirksamen Koronardiät ist heute noch nicht zu beantworten. Einen Vorstoß in eine andere Richtung hat das Bundesgesundheitsamt in Berlin unternommen. Bereits 1978 lud diese Behörde Ernährungswissenschaftler ein und konfrontierte sie der Frage, wann Diät als Therapie oder Teil einer Therapie sinnvoll ist. Die Antwort der Wissenschaftler bestand aus einem 19-Punkte-Katalog, in dem sich auch einige Krankheiten befinden, die in Verbindung mit dem Coronarrisiko stehen. Demnach ist Diät angebracht bei Hyperuricämie, Vermehrung der Harnsäure im Blut, Diabetes mellitus, Hyperlipoproteinämien und ihre Folgekrankheiten, Fettstoffwechselstörungen, portaler Hochdruck mit Aszites, Hochdruck in der Pfortader, der durch mechanische Abflussbehinderung entsteht, kardiale Wasserretention, durch Herzkrankheiten bedingte Wasserzurückhaltung, Bluthochdruck, Adipositas. Hierzu wird festgestellt, in allen diesen Krankheitsfällen handelt es sich um Störungen, die eine angepasste Ernährung erforderlich machen, die einen wesentlichen Teil der ärztlichen Therapiemaßnahmen darstellt. Für diätetische Maßnahmen spricht noch ein anderer Umstand. Es hat sich herausgestellt, dass Menschen mit einem ausgeprägten Ernährungsbewusstsein insgesamt über weniger koronare Risikofaktoren verfügen. Nicht nur, dass sie sich ausreichend mit lebensnotwendigen Nahrungsstoffen, vor allem Vitaminen und Mineralstoffen, versorgen. Ihre Einstellung zur Gesundheit ist ausgeprägter. Sie betreiben mehr Sport, rauchen weniger, trinken weniger Hochprozentiges. Der Versuch, aus den Ergebnissen der vorliegenden Untersuchungen sowie der Erkenntnisse der Ernährungswissenschaftler ein Fazit zu ziehen, wird schwierig. Es hat sich vorsichtig ausgedrückt in einigen Ländern gezeigt, dass eine enge Beziehung zwischen der Ernährung und koronarer Herzkrankheit nachweisbar ist. Diese Beziehung, so scheint es, ist bei den gesättigten Fettsäuren am deutlichsten herausgekommen. Wesentlich unklarer ist dagegen die tatsächliche Bedeutung der ungesättigten Fettsäuren. Der heftig ausgefochtene Streit um die Vor- und Nachteile von Butter und Margarine aus der Sicht kritischer Wissenschaftler ist so lange als rein wirtschaftlich orientiert anzusehen, bis tatsächlich abgesicherte Ergebnisse vorliegen. Diese dürfen sich aber nicht allein auf epidemiologische Studien beschränken, da es hier zu recht unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten kommen kann. Außerdem sind die Voraussetzungen für die einzelnen Untersuchungen zu unterschiedlich, als dass sie ohne Gefahr miteinander verglichen werden könnten. Einen unbestrittenen Zusammenhang gibt es bei der Frage des Kochsalzes. Von praktisch keinem Ernährungswissenschaftler und Herzforscher wird heute abgestritten, dass Kochsalz ein Risikofaktor für eine Hypertonie darstellt, die ihrerseits das Koronarrisiko steigert. Sicher ist auch, dass sich diätetische Maßnahmen auf das Koronarrisiko positiv auswirken, also zu seiner Senkung beitragen. Offen bleibt die Frage, ob eine Diät auch schon bei geringen Störungen der Blutfett- und Blutzuckerwerte eingehalten werden sollte oder ob es in diesen Fällen ausreicht, eine normale, sinnvoll zusammengestellte Mischkost zu bevorzugen. Das zentrale Thema in der Auseinandersetzung um die hier dargestellten Zusammenhänge, das Cholesterin, bleibt strittig. Es konnte nicht eindeutig nachgewiesen werden, ob eine Senkung des Cholesterinspiegels auf niedrige Werte sinnvoll ist. Gerade bei diesem Punkt muss abgewartet werden, ob sich Gerüchte bestätigen, dass zu niedrige Cholesterinwerte das Krebsrisiko erhöhen können oder nicht. Daraus ergibt sich eine Ungewissheit für den Verbraucher. Was soll er auf sein Frühstücksbrötchen schmieren? Butter oder Margarine? Wie hoch oder niedrig darf sein Cholesterinspiegel sein? Inwieweit spielen andere Risikofaktoren noch eine Rolle? Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis diese Fragen einigermaßen beantwortet werden können. Bis dahin bleibt uns nichts weiter übrig, als Abwechslung zu praktizieren und nicht gleich in Panik zu verfallen, wenn die Labordaten nicht ganz stimmen. Eines hat sich aber auch verstärkt im Bewusstsein mancher Forscher. War man zu Zeiten der Framingham-Studie noch der Meinung, mit Hilfe solch groß angelegter Untersuchungen derartig komplizierte Zusammenhänge aufklären zu können, so hat sich diese Euphorie in den letzten Jahren gelegt. Zwar geben Mammutstudien wie die in Framingham wertvolle Hinweise, der Weisheit letzter Schluss sind sie nicht. Es werden noch diffizilere Methoden entwickelt werden müssen, um wieder Licht in das Dunkel der Risikofaktorenforschung zu bringen. Als Ergänzung zu unserem Beitrag Übergewicht, Ernährung und koronare Herzkrankheiten stellen wir Ihnen vom gleichen Autor die Ergebnisse einer sozialwissenschaftlichen Studie zum Thema seelische Gesundheit am Arbeitsplatz vor. In Kantinen und Eckkneipen hat in den letzten Jahren ein Gesprächsthema an Bedeutung gewonnen: der zunehmende Arbeitsstress beim 8-Stunden-Tag in Fabriken und Büros. Auch Wissenschaftler haben inzwischen erkannt, dass fortschreitende Rationalisierung und technischer Wandel in den Betrieben, entgegen früheren Hoffnungen und Analysen, die Arbeitsbelastungen der Arbeitnehmer nicht verringert haben. Neben dem Rückgang schwerer körperlicher Arbeit sind vielfältige Formen seelischer Belastungen am Arbeitsplatz neu entstanden oder haben sich verstärkt. Mit diesen Worten macht Professor Hans-Dieter Seibel vom Seminar für Soziologie der Universität Köln deutlich, warum es notwendig war, eine Untersuchung durchzuführen, in der Zusammenhänge zwischen Arbeit und psychischen Störungen aufgedeckt werden. Die Untersuchung der Kölner besteht aus zwei Teilen. Einmal wurden eingehend die Arbeitsplatzbedingungen von 840 Arbeitern und Angestellten in verschiedenen Betrieben und Wirtschaftszweigen untersucht. Zweitens wurden die Leute nach ihren Arbeitsbedingungen befragt. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden dann mit den auftretenden Störungen der psychischen Gesundheit der Arbeitnehmer korreliert, also in Verbindung gebracht. Als Symptome wurden zum Beispiel gewertet häufige Kopfschmerzen, Nervosität, Schlafstörungen sowie Anzeichen von Depressivität. Nach Auswertung der vielen Fragebögen hat sich folgendes alarmierende Bild ergeben. 37% aller Arbeitnehmer nennen mehr als 6 Beschwerdesymptome und leiden damit in einem Ausmaß unter psychischen Beschwerden, das eine ernsthafte Gesundheitsstörung darstellt. Im Einzelnen empfinden 20% häufig Kopfschmerzen und Nervosität. Und jeder zweite Befragte leidet unter körperlicher Unruhe. Bei der Untersuchung der Arbeitsbedingungen hat sich gezeigt, dass die stärksten seelischen Belastungen bei unqualifizierten Arbeiten auftreten, die manchmal leichthin als einfach abgetan werden. Professor Seibel erläutert dieses Ergebnis. In der untersuchten Stichprobe sind hiervon besonders stark Arbeiterinnen betroffen, von denen 98% als Un- oder Angelernte tätig sind. Sie leiden mit durchschnittlich 7 Beschwerdesymptomen deutlich stärker als alle anderen Arbeitnehmergruppen unter gesundheitlichen Beschwerden. Die beste psychische Gesundheit haben die männlichen Angestellten, die überwiegend qualifizierte und anspruchsvolle Arbeitsaufgaben wahrnehmen, mit durchschnittlich nur 4 Symptomen. Die zunehmende Verschlechterung der Wirtschaftslage hat auch bei vielen qualifizierten Arbeitnehmern die Angst um den Arbeitsplatz wachsen lassen. Diese Entwicklung zeichnet sich nach den Erkenntnissen der Kölner Forschungsgruppe in allen Arbeitnehmerbereichen ab. In Zahlen ausgedrückt: Betroffen fühlen sich fast 40% der Arbeiter und fast 30% der Angestellten. Nicht erst eine tatsächlich eingetretene Arbeitslosigkeit führt neben finanziellen Schwierigkeiten zu sozialen und psychischen Störungen, sondern bereits eine mögliche Bedrohung der beruflichen Existenz. Hier dürfte sich, obwohl in der Studie nicht ausdrücklich erfragt, gerade die Angst vor der Wegrationalisierung des eigenen Arbeitsplatzes kräftig auswirken. Seibel nennt in seinem Bericht einen weiteren Faktor, der sich negativ auf die psychische Gesundheit niederschlägt. Er beschreibt ihn als Leistungskonflikt und führt dazu erklärend aus: Entsprechend dem öffentlich propagierten Selbstverständnis und der ideologischen Legitimation unserer Leistungsgesellschaft bewerten die Arbeitnehmer berufliche Leistung, beruflichen Erfolg und Aufstieg als wichtige persönliche Ziele. Tatsächlich konnten jedoch ungefähr 50% der Arbeiter und knapp 30% der Angestellten diese Orientierung in der eigenen beruflichen Laufbahn nicht realisieren. Das hiermit verbundene Gefühl, eigenen Ansprüchen nicht gerecht zu werden, trägt ebenfalls zur Entstehung psychischer Störungen bei. Keine neuen Erkenntnisse liefert die Untersuchung in Bezug auf berufliche Überforderung. Sie kann zum Beispiel im Bereich der Arbeiter durch Akkordlöhne, im Bereich der Angestellten durch Konzentration vieler Aufgaben bei einer Person entstehen. Auch Terminarbeiten tragen in vielen Fällen zu einer Überforderung bei. Kaum untersucht ist dagegen der Einfluss von beruflicher Unterforderung, die nach Meinung von Hans-Dieter Seibel ebenfalls zu Gesundheitsstörungen führen kann. Denn, so führt er aus, es leiden ungefähr 40% der Arbeitnehmer, die ihre Arbeit als gleichförmig und langweilig erfahren, in überdurchschnittlichem Maß an Beeinträchtigungen ihrer Gesundheit. Mehr psychische Störungen treten ferner bei jenen 50% der Befragten auf, die ihre Arbeit nicht selbstständig gestalten und keine eigenen Entscheidungen treffen können. Damit wären einige der wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung skizziert. Nun stellt sich die Frage, in welcher Weise und vor allem in welchem Umfang die Erkenntnisse in die Praxis umgesetzt werden können. Dazu nimmt der Autor in seinem letzten Kapitel ausführlich Stellung. In einem wichtigen Punkt, so meint Seibel, können Studien dieser Art den Erwartungen nicht gerecht werden, die in sie gesetzt werden. Von vielen Unternehmungsleitungen, Betriebsräten und Gewerkschaften wird immer wieder die Erwartung geäußert, dass auch für den psychischen Arbeitsstress messbare Grenzwerte angegeben werden können, ähnlich wie etwa bei organisch schädigenden Lärmintensitäten oder maximalen Konzentrationen gefährlicher Arbeitsstoffe. Es wird zwar allgemein davon ausgegangen, dass jeder psychische Vorgang im Menschen eine physiologische Reaktion, beispielsweise die Ausschüttung bestimmter Hormone oder die Aktivierung des zentralen Nervensystems, hervorruft. Dennoch ist es unmöglich, den Arbeitsstress allein darauf zu reduzieren, da jede Beanspruchung ein eigenes, subjektiv empfundenes Erlebnis darstellt. Dadurch ist eine rein naturwissenschaftliche Erklärung nicht möglich. Seibel fasst diese Erkenntnis zusammen. Die Entstehung von psychischem Stress bei der Arbeit ist nicht nur von bestimmten Belastungsfaktoren abhängig, sondern auch von den Erwartungen, Qualifikationen und sozialen Orientierungen, anhand derer die Arbeitenden objektiv gleiche oder ähnliche Leistungsanforderungen und Arbeitsbedingungen unterschiedlich bewerten und bewältigen. Neben diesen allgemeinen Feststellungen werden natürlich auch, aufgrund der einzelnen Ergebnisse, Forderungen an die Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften gestellt, die zu einer Lösung des Problems beitragen sollen. So ist vor allem die Frage der Arbeitsplatzsicherheit zu beantworten. Dazu ist die folgende Passage aus dem abschließenden Kapitel besonders interessant, die eine Verbindung zwischen Existenzsicherung und psychischer Gesundheit aufzeigt. Das Bedürfnis nach einem gesicherten Arbeitsplatz ist nicht psychologisch zu begründen, sondern entsteht für alle Arbeitnehmer aus dem ökonomischen Zwang, das zur Lebensführung notwendige Einkommen zu erzielen, auch wenn es sich nicht ausschließlich auf wirtschaftliche Notwendigkeiten reduzieren lässt. Wird dieses elementare Interesse der abhängig Beschäftigten durch Arbeitsplatzunsicherheit in Frage gestellt, so führt dies zu subjektiver Angst, häufig auch zu dem Gefühl persönlichen Versagens und langfristig zu Beeinträchtigungen der psychischen Gesundheit. Dabei ist vor allem der Hinweis auf das Gefühl des persönlichen Versagens wichtig. Eigene hochgesteckte Ziele und die zu geringen Möglichkeiten, diese Ziele in der Berufspraxis zu verwirklichen, führen letzten Endes sowohl beim Berufstätigen selbst als auch in dessen Umfeld zu dem Eindruck, als hätte er diese Ziele durch persönliches Verschulden oder durch eigene Unzulänglichkeit nicht erreichen können. Seibel folgert daraus: Die praktische Folgerung, die aus unserer Analyse zu ziehen ist, kann wiederum nicht in dem Ruf nach höherer Anpassung an unsere nur scheinbare Leistungsgesellschaft bestehen. Vielmehr ist zu fordern, Arbeits- und Ausbildungsprozesse und betriebliche Aufstiegssysteme so zu organisieren, dass in der Arbeitswirklichkeit tatsächlich bessere berufliche Entwicklungsmöglichkeiten gegeben sind. Ebenso ist der Fiktion entgegenzutreten, dass es allein fehlender Leistungswille des Einzelnen sei, der zu beruflichen Misserfolgen führt. Wie aber lassen sich die Arbeitsplatzbedingungen verbessern? Der Begriff Humanisierung der Arbeit bedeutet ja nicht nur, dass die Bedingungen am Arbeitsplatz verbessert werden. Darüber hinaus muss gleichzeitig die Qualität der Arbeit erhöht werden. Damit ist nicht das entstehende Produkt, sondern der Arbeitsprozess selbst gemeint. Bei der Technisierung des Arbeitsplatzes wird meist so vorgegangen, dass die Arbeitsabläufe noch einfacher, noch anspruchsloser werden. Diese Entwicklung wird von Professor Seibel in Frage gestellt. Stattdessen fordert er: Bei technologischen und arbeitsorganisatorischen Umstellungen ist darauf zu achten, dass bestehende Arbeitsaufgaben nicht weiter zergliedert und sinnentleert werden. Es sollte vielmehr nach technischen und organisatorischen Lösungen gesucht werden, die die Gesamttätigkeiten unter Einschluss planender Aufgaben erhalten bzw. ihre Entwicklung ermöglichen. Seibel fasst einige Forderungen zusammen, die sich in der Praxis bereits bewährt haben. Die Abschaffung freier Akkorde durch Festlegung eines Akkordhöchstsatzes. Die Umstellung von Akkord auf Zeitlohn. Die Erhöhung der Zahl von Springern. Die Vereinbarung von Kurzpausen. Die Konstruktion von Puffern, die es innerhalb einer Arbeitsgruppe ermöglichen, das Arbeitstempo unabhängig von dem technischen Transportsystem festzulegen. Die Untersuchung des Kölner Soziologenteams macht die Zusammenhänge zwischen betrieblichen Stressfaktoren und der psychischen Gesundheit deutlich. Es werden einige Verbesserungsvorschläge gemacht, über die nachgedacht werden sollte. Das Hauptergebnis aber dürfte sein, dass hier nicht nur ein Faktor isoliert untersucht wurde. Dadurch wird praktisch erstmalig die Gesamtsituation am Arbeitsplatz erfasst und bewertet. Die vorliegende Studie liefert keine Patentrezepte, die für jeden Betrieb gültig sind. Für die Praxis in jedem einzelnen Unternehmen ergibt sich daher nach Meinung des Autors eine wichtige Aufgabe. Es ist erforderlich, die hier allgemein aufgezeigten Zusammenhänge für die jeweilige betriebliche Situation zu konkretisieren, die im Einzelfall wirksamen Belastungsfaktoren zu ermitteln, im Hinblick auf die Gesamtbelastung zu beurteilen und hieraus realisierbare Gestaltungsmaßnahmen zu entwickeln. unter dem Titel Übergewicht, Ernährung und koronare Herzkrankheiten, eine umstrittene Kausalität, brachten wir eine Darstellung der Risikofaktoren aus heutiger Sicht. Daran anschließend Ergebnisse einer sozialwissenschaftlichen Studie über seelische Gesundheit am Arbeitsplatz. Autor war Wolfgang Dorner, Redaktion Dr. Wolfgang Kirchesch.